Mechanik. Unterscheidung der Auswirkung auf die Körper bei entsprechenden Kräften. A. Druckkraft. Spreizung der Wirkungslinien entsprechend der Körpergeometrie. Verschiebung der Körper gegeneinander. Verteilung der Kraftwirkung. B. Zugkraft. Konzentration der Wirkungslinien entsprechend der Körpergeometrie. Zentrierung der Körper aneinander. Bündelung der Kraftwirkung.